Üben jetzt Sie. Sie hören jeweils einen Satz aus der Alltagssprache im Dativ. Formulieren Sie ihn neu mit Genitiv. Hören Sie zuerst ein Beispiel. Gestern konnten wir wegen dem schlechten Wetter keinen Spaziergang machen. Gestern konnten wir wegen des schlechten Wetters keinen Spaziergang machen. Sprechen jetzt Sie nach dem Signal. Heute gehen wir trotz dem schönen Wetter nicht baden. Heute gehen wir trotz des schönen Wetters nicht baden. Denn wegen seinem Chef macht Tim dauernd Überstunden. Denn wegen seines Chefs macht Tim dauernd Überstunden. Aber heute Abend gehen wir zur Party von unseren Freunden. Aber heute Abend gehen wir zur Party unserer Freunde.